Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Ja, last but not least. Ah, jetzt klappt's. Jetzt höre ich mich auch selber im Echo. Wunderbar. Last but not least kommen wir jetzt zu meinem Slot. Ihr könnt es lesen. Steuern, Lobbyismus, Korruption. Ich freue mich, euch heute hier begrüßen zu dürfen. Und jetzt werde ich immer lauter gedreht. Danke, Wutze. Nachdem wir schon so viel gehört haben in den letzten Diskussionsrunden über Visionen, über Möglichkeiten, möchte ich euch eigentlich so ein bisschen, ja, was Realpolitisches heute erzählen. Im Grunde genommen dreht es sich in der Politik eigentlich darum, wo kommt das Geld her und wie geben wir es aus? Eigentlich lässt es sich darauf super reduzieren. Wie sieht eigentlich die Realität aus? Wenn wir uns das Bild mal anschauen, ist es das, was viele sagen, dass sie fühlen. Sie fühlen sich ausgequetscht. Es gibt sowas Prominentes wie einen Steuerzahlertag. Viele schmunzeln hier schon. Wir haben schon viel über die berühmte Schere gehört an diesem Wochenende zwischen Arm und Reich. Und deswegen möchte ich mit euch einfach mal schauen, wie sieht es denn eigentlich wirklich aus? Wir haben hier mal die Spitzensteuersätze. Ich habe mal diese Tabelle erstellt. Ende der 70er Jahre geht's los. Unten, ich weiß nicht, wie weit man es hinten erkennen kann, habe ich einfach mal die jeweils zuständige Regierung markiert, die zu der Zeit an der Macht war. Wir sehen ganz deutlich, dass der Spitzensteuersatz immer weiter gesunken ist. Wir befinden uns aktuell bei 42% Spitzensteuersatz. Was bedeutet das eigentlich konkret? Der ein oder andere schüttelt schon den Kopf, der hat was von der sogenannten Reichensteuer gehört. Reichensteuer ist keine selbstständige Steuer. Das ist ein sehr populistischer Begriff und hat was mit diesem Spitzensteuersatz zu tun. Und zwar trifft es diejenigen, die mehr als eine Viertelmillion zu versteuerndes Einkommen haben, beziehungsweise bei Verheirateten eine 500.000. Da greift dann nicht der Spitzensteuersatz von 42%, sondern da erhöht sich quasi die Reichensteuer, da ist man dann bei 45. Das kann man hier drauf nicht so gut erkennen, deswegen habe ich euch nochmal eine andere Folie eingebaut. Bei der 42% Spitzensteuersatz, die erreicht man bei einem zu versteuernden Einkommen von 52.000, bei Verheirateten das Doppelte. Man kann grob sagen, man braucht dafür ein Einkommen von 60.000, weil dann nochmal der Grundfreibetrag abgeht. Wenn ich die Folie zurückgehe, sehen wir einfach diesen starken Verlauf nach unten. 2007 ist die Reichensteuer eingeführt worden. Da war der Spitzensteuersatz noch lange nicht so weit unten. Da hat man dann gesagt, okay, für die ganz Reichen, also ab einer Viertel beziehungsweise 500.000 Euro, da beginnt der Spitzensteuersatz bei 45%. Ganze 2 Jahre später, zum 01.01.2009, hat man sich dann was ganz Schönes überlegt. Wie kann ich den Superreichen nochmal ein Geschenk machen? Wie komme ich aus diesem Spitzensteuersatz wieder runter? Wir haben die Abgeltungssteuer eingeführt. Abgeltungssteuer ist vielleicht auch geläufig unter dem Begriff Kapitalertragssteuer. Die ist nämlich mit der Abgeltungssteuer einfach aus dieser Berechnung herausgefallen. Das heißt, hatte ich vorher 100 oder 200.000 Kapitaleinkünfte, fällt die einfach aus der Berechnung des Spitzensteuersatzes wieder raus. Das muss man sich, wenn man sich diese Folie anguckt, einfach mal vor Augen führen. Auf die Körperschaftssteuer gehe ich heute einfach mal aus Zeitgründen nicht näher ein. Als kurzen Blick sieht man auch hier, dass sie immer weiter gesunken ist. Das ist ein bisschen komplizierter. Körperschaftssteuer ist vereinfacht ausgedrückt das, ja, was die Einkommensteuer für uns normalos ist, ist das eigentlich für die Kapitalgesellschaften, das sind zum Beispiel GmbHs, AGs oder eben auch steuerpflichtige Vereine. Die Vermögensteuer ist seinerzeit übrigens auch abgeschafft worden. Seit dem 01.01.1997 ist sie weg. Nochmal zur Erinnerung, der Verlauf der Einkommensteuer. Wir sehen ihn hier, wo wir 1996 waren, oben bei 53%. Damals hatten wir übrigens auch noch einen Soli von 7,5, der heute noch bei 5,5 ist. Und die Vermögensteuer, und es ist auch nichts passiert. Was bezahlt eigentlich der Staat? Wozu erzähle ich das Ganze eigentlich? Wofür brauchen wir die Einnahmen? Infrastruktur, Kindergärten, Kampfdrohnen. Die fliegt leider. Ich habe sogar das Schwimmbad drin gelassen. Es ist mir irgendwie ein bisschen schwer gefallen, weil in meiner Heimatstadt werden die Schwimmbäder zum Beispiel gar nicht mehr bezahlt. Man hätte eigentlich auch eine Folie machen können, wo fehlt es eigentlich? Ja, das mache ich jetzt heute derzeit einfach auch mal ganz kurz. Es sind einfach so die Steuerarten, von denen jeder mal gehört hat. Die sind ein bisschen willkürlich zusammengestellt. Die klicken wir heute derzeit wegen einfach mal nur durch. Und dann kommen wir gleich zu dem, was ich euch eigentlich auf jeden Fall mitgeben möchte. Die Steuerspirale. Hier sieht man sehr deutlich, wie eigentlich sich die Einnahmen zusammensetzen. Der dickste Posten ist die Umsatzsteuer-Mehrwertsteuer. Zur Erläuterung, diese Steuerspirale ist aus dem Jahr 2011. Dann folgt die Lohnsteuer, die Gewerbesteuer, Energiesteuer, Einkommensteuer. Und da oben dieser kleine Punkt, da haben wir es nochmal. Das klingt sehr merkwürdig, die nicht veranlagten Steuern vom Ertrag. Das ist das, was ich eben schon mal erwähnt habe. Das sind die Kapitaleinkünfte, die jetzt abgegolten sind. Das heißt, ich muss sie nicht mehr veranlagen lassen und das klingt einfach so merkwürdig. Eigentlich müsste es ja zur Einkommensteuer, zu dem dicken Posten dazuzählen. Hätte sagt schon doppelt so viel sein. Wie gesagt, ich kürze es heute einfach mal ein bisschen ab, damit wir noch hinterher genug Zeit fürs Podium haben. Die einzelnen Steuern, auch immer ganz gut zu wissen, wem fließt das Ganze eigentlich zu? Das sind alles die reinen Bundessteuern. Dazu zählt auch der Solidaritätszuschlag, fließt dem Bund zu, aber wir wissen, eigentlich fließt er nur in die Länder des Ostens. Dann haben wir noch die Landessteuern, Erbschaftssteuer, Biersteuer. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr ein Bier trinken geht, egal wo, es fließt dem Land zu. Die Vermögensteuer habe ich auch noch mal drin gelassen, eine reine Landessteuer, die eben zu 100% dem Land zufließen würde. Und die Länderhaushalte stärken kann. Die NRW-Fraktion hat sich unter anderem für die Erhöhung der Verbundquote eingesetzt, eine Möglichkeit da auch wieder Gelder an die Kommunen weiterzugeben. Und zu guter Letzt haben wir noch die Steuern, die rein den Kommunen zufließen. Allen voran und der dickste Posten ist die Gewerbesteuer. Wer vielleicht meinen Vortrag in Köln gehört hat, deswegen reiße ich es an dieser Stelle nur kurz an. Da habe ich lange und ausführlich über die Absurdität der Gewerbesteuer referiert, dargelegt, wie sie erhoben wird, wie kompliziert das Ganze ist und im Endeffekt wird sie nur verteilt. Das reiße ich aber heute auch nur einmal kurz an. Bei der Gewerbesteuer möchte ich nicht unerwähnt lassen, auch wenn es vielleicht kompliziert klingt, dass sie mit dem 3,8-fachen Satz bei einer Einkommensteuer wieder angerechnet wird. Das bedeutet, dass immer bis zu einem Hebesatz in einer Gemeinde von 380%. Ich als natürliche Person, also bei der Einkommensteuer, diese Gewerbesteuer eh wieder anrechnen lassen kann. Klingt merkwürdig, ist so. Das heißt, effektiv belastet sind dadurch nur die Kapitalgesellschaften, die, wie wir gesehen haben, ohnehin einen sehr niedrigen Steuersatz haben, aktuell von 15%. Und diejenigen, die eben einen höheren Gewerbesteuersatz als 380% haben. Wie verteilt sich das Ganze? Die Körperschaftssteuer wird aufgeteilt, Hälfte, Hälfte, Land und Bund. Ist heute bei der Steuerspirale kaum noch zu sehen gewesen, weil sie so stark gesunken ist. Lohn- und Einkommensteuer war der zweitdickste Happen. Der verteilt sich auf Land und Bund gleichermaßen und ein Teil geht an die Kommunen. Die Umsatzsteuer, auf die wir heute näher eingehen wollen, ist der dickste Happen. Da wird es auch ein bisschen komplizierter. Der Bund bekommt das meiste vom Tortenstück. Auf die Umsatzsteuer möchte ich noch mal ein bisschen näher eingehen. Sie ist auch unter dem Begriff Mehrwertsteuer geläufiger. Das liegt daran, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, wir haben das Prinzip seit 67, das Mehrwertsteuerprinzip. Das heißt, wir versteuern nur noch den Mehrwert, also nie verunsichern lassen. Aber es ist eine Steuer, die ihr alle schon mal gezahlt habt. Zumindest theoretisch wird sie bei jedem Kauf fällig. Bei der Umsatzsteuer gehe ich auch auf die Details nicht näher ein, sondern nur auf den Regelsteuersatz von 19%, den kennt ihr alle, und den ermäßigten Steuersatz. Es gibt noch andere Ausnahmen, aber auf die wollen wir heute nicht eingehen. 7% übrigens deshalb, weil seinerzeit, als das Ganze eingeführt wurde, lag der Regelsteuersatz bei 14%. Mit diesen Maßnahmen sollten sozial Benachteiligte ursprünglich einen Ausgleich erhalten. Sie sollten gerechter werden. Die Umsatzsteuer trifft nämlich zuletzt jeden. Das waren soziale Gründe, als das damals eingeführt wurde. Soziale und in meinen Augen sehr gute Gründe. Damals galt das nur für Nahrungsmittel und Druckerzeugnisse. Heute umfasst dieser Regelkatalog über 50 verschiedene Produktgruppen. Ich habe mal die Clubmate, die kennt ihr alle hoffentlich, als Beispiel genommen. Welchen Steuersatz haben wir hier? 19%. Ist übrigens angeblich schon im Bundestag bestellt worden. Ich mache mal weiter mit dem Wasser. Da haben wir 7%, haben wir dieses Jahr schon viel drüber gesprochen, über die Privatisierung. Hier, das sind auch klassisch Luxusgüter, 19%. Kommt noch Branntweinsteuer dazu, erzähle ich heute auch mal nichts zu. Oder mal einfach eine Frage ins Publikum rein. Was glaubt ihr denn, so eine klassische Flasche Rum? 0,7 Einkaufspreis, 9,99 Euro, wie viel Steuern fallen da drauf? Branntweinsteuer, Umsatzsteuer, mal so geschätzt? Was sagtest du, 3? 3 Euro. Alleine 3,65 Euro würden anfallen bei 40 Umdrehungen plus 1 Euro, ein paar zerquetschte 20. Das heißt, wir wären über 5,24 Euro nur für die Steuer, wenn ihr eine 0,7er Flasche rumtrinkt. Kaviar ist ganz klar, sind auch keine Fragen, 19. Kommen wir zu den ersten Absurditäten. McDrive, das sogenannte Currywurst-Urteil. Das heißt, esst ihr die Currywurst oder den Burger bei McDrive, zahlt ihr 7%. Esst ihr es da, gilt es als eine Art Luxus. Ich meine, das ist natürlich eine Ansichtssache, ob das Luxus ist, bei McDonald's zu essen. Aber da haben wir einen anderen Steuersatz, da zahlen wir 19%. Auch noch ein wenig nachvollziehbar. Bücher, Druckerzeugnisse, das war schon ganz früh so, sollten immerzu mit 7% besteuert werden. Wir sind ja eine Partei, die für Barrierefreiheit eintritt. Wie sieht es aus bei Hörbüchern? Genau, 19%. Babywindeln, ganz klar. Was ist das in Deutschland? Genau, Hetty, das ist Luxus. Auf jeden Fall wird das mit 19% besteuert. An der Stelle mal kurz erwähnt, Rennpferde galten bis letztes Jahr im Sommer nicht als Luxus. Die wurden mit 7% besteuert. Ja, da kann man im Grunde genommen nur lachen. An der Stelle möchte ich auch mal kurz den Hinweis geben. Kinder, Kindergeld. In Deutschland ist nicht jedes Kind gleich viel wert. Das sieht nämlich so aus, das Kindergeld wird direkt ausgezahlt. Bist du aber sehr vermögend und gibst deine Steuererklärung ab, dann ist das sogar ein ganz toller und cooler Service vom Finanzamt, dass automatisch eine Art günstiger Berechnung durchgeführt wird. Das heißt, das Kindergeld wird verglichen mit dem Kinderfreibetrag, der fällig ist. Und ist der Kinderfreibetrag höher, was er bei Vermögenden ist, bekomme ich sogar noch zusätzlich Geld ausgezahlt. Und als Service geschieht das alles ganz automatisch beim Einreichen der Steuererklärung. Dieser Hinweis sei einfach an der Stelle erlaubt. Auf die Kartoffeln gehen wir nicht näher ein. Auf die Bahnfahrten auch nicht, aber die möchte ich mal kurz erwähnen. Wenn ihr also hier zur Euvicon fahrt, 50 Kilometer, habt ihr den ermäßigten Steuersatz. Fahrt ihr 51 Kilometer irgendwo hin, dann ist es Luxus. Dann werden 19% fällig. Das sollte vielleicht auch der ein oder andere mal ausprobieren, ob das immer Luxus ist, in der Deutschen Bahn wirklich zu fahren. Ja, jetzt kommen wir langsam zum Vitalhotel. Wie hoch liegt denn da der Steuersatz? Schauen wir mal, 19, da lag er mal, genau. Die wunderbare Mövenpick-Steuer, aktuell liegt sie bei 7%. Wie kommen wir eigentlich dahin, 7%? Das waren die Freunde des Profits, wie ich sie auch immer gerne nenne, die eine wunderbare Spende erhalten haben. Und die letzte Änderung, oder vorletzte Änderung, jetzt haben wir die Mövenpick-Steuer mit 7%. Diese Beispiele habe ich gewählt, einfache Beispiele, um euch einfach mal zu verdeutlichen, wie sich ein eigentlich gutes Gesetz, entstanden Ende der 60er Jahre, immer weiter entwickelt hat zu einem absurden Katalog, wo Dinge entschieden wurden, was ist lebensnotwendig, was soll ermäßigt besteuern und was nicht. Lobbyismus. Ich habe eine kleine Definition an den Beamer geschmissen. Lobbyismus ist nicht per se böse. Lobbyismus ist erstmal nur eine Bezeichnung aus dem Englischen für eine Form der Interessensvertretung. Ich erzähle immer gerne, dass jeder irgendwo ein Stück weit Lobbyist ist, wenn er sich für das einsetzt, was ihm wichtig ist. Ich war das früher, wenn ich bei der Stadt war, mich für Schwimmbäder als Rettungsschwimmerin eingesetzt habe oder andere Dinge, die mir am Herzen liegen. Das ist nicht das Schlimme. Das Schlimme an Lobbyismus ist dann, wenn es korruptive Züge annimmt. Ich habe nochmal dran geschrieben, Lobbyismus wird auch oft als die fünfte Macht bezeichnet. Ich habe noch zwei tolle Gäste hier und ich denke, wir werden darüber gleich sicherlich noch reden können. In Berlin sind angeblich alleine 5000 Lobbyisten am Start und am Werk und buhlen da um den Zugang zur Macht. Manchmal ganz offen und verdeckt, manchmal auch sehr subtil. Geld. Mit Geld wird es eben, wird der Lobbyismus in dem Sinne korrupt. Mit Geld kann ich Leute beauftragen, die PR machen für meine Sachen, die Wahrnehmung lenken. Ich erwarte allerdings von allen Abgeordneten, dass sie sachlich bleiben, dass sie die Dinge einzeln bewerten und nicht danach, welche Interessensgruppe mir wo irgendwelche Sachen zuschanzt. Kann man Lobbyismus, kann man Korruption auf Dauer wirklich verhindern? Ich persönlich glaube, dass wir es nie komplett ausschließen können, dass es Korruption geben wird. Aber wir haben tatsächlich noch nicht genügend Gesetze, um das wirklich einzuschränken. Und wir müssen es zumindest auf den Weg bringen. Wir Piraten fordern daher ganz klar und stringent ein Lobbyregister für den Deutschen Bundestag. In dem Überwachungsskandal wird immer so wunderschön gesagt, wir haben ja nichts zu verbergen. Übrigens ein ziemlich blöder Spruch. Aber in dem Deutschen Lobbyregister, was wir fordern, wäre es wirklich sinnvoll, da einfach mal ein Register anzulegen und die Leute alle aufzuzählen, die uns wirklich besuchen und mit denen wir uns beraten. Die vollkommene Offenlegung der Nebeneinkünfte. Ein Thema, das die Öffentlichkeit schon sehr bewegt hat. Der Druck ist gewachsen. Wir haben jetzt tatsächlich 3 Stufen. Man höre und staune. Die erste Stufe geht von 1.000 bis 3.500 Euro, die zweite bis 7.000 und die dritte ab 7.000. Klar, wir legen jetzt ja alles offen. Wir haben ja die 3 Stufen. Ist ja super, ist der Bürger ja beruhigt. Aber wie sieht das denn aus? Ob ich 7.000 und 1 Euro bekomme oder 50.000 oder 70.000, das weiß ich nicht. In meinen Augen herrscht da ein ganz großer Interessenskonflikt. Ich möchte als Wähler, nicht nur jetzt als Pirat, ich möchte grundsätzlich als Wähler wissen, wen ich eigentlich mitwähle. Und das kann ich nur wissen, wenn ich solche Dinge weiß. Aktuell beziehen von 193 von 620 Abgeordneten Nebeneinkünfte, davon 126 über 7.000 Euro. Ich habe mir mal als Zahl angeguckt bei Abgeordnetenwatch. Die haben eine ganz tolle Auflistung gemacht. Die haben nur die Mindesteinkünfte nach diesem Stufensystem aufgelistet, wie viel da der ein oder andere Politiker nebenbei verdient. Und da liegen wir jetzt schon bei Zahlen von circa 1 Million Euro. Aber das sind ja nur die Mindestsachen, weil die ja nur die Stufen angeben. Aber auch da werden wir gleich vielleicht noch mehr hören. Was fordern wir noch? Schärfere Regelungen zur Abgeordnetenbestechung. Ich habe schon verschiedene Dinge dieses Jahr darüber geschrieben. Alleine in dieser Legislaturperiode ist dieser Punkt 8-mal, und zwar wirklich 8-mal im Rechtsausschuss vertagt worden. Er ist noch nicht mal ins Plenum gekommen. Karenzzeiten. Und zwar eine Einführung der Karenzzeiten für den Wechsel aus der Spitzenpolitik in der Wirtschaft. Auch da wird jedem von euch sicherlich das ein oder andere prominente Beispiel zu einfallen. Den letzten Wechsler, den wir in den Medien hatten, ist der Fall Kleen. Nicht der prominenteste Fall, da könnten wir einfach auf Herrn Schröder schauen, was er heute macht mit der Gazprom. Herr Falkleden ist einfach der Letzte. Es gibt da diese wunderbare Postkarte, die der ein oder andere von euch kennt. Haben wir zusammen entworfen. Lilly hat es gemacht aus Hildesheim. Das ist ihr Wahlkreis. Und Eckhard von Kleden ist gewechselt nach Daimler-Benz. Ich habe diesen ganzen Vortrag heute ein bisschen abgekürzt, weil ich jetzt gerne noch meine Gäste begrüßen möchte. Die Frau Stein von Transparency International und den Herrn Schwenger, einer von den hessischen Steuerfahndern. Und zum Abschluss habe ich euch dazu dieses Bild mitgebracht von der Animal Farm. All animals are equal, but some are more equal. Und dafür wollen wir die richtigen Regeln auf den Weg bringen. Dankeschön. Dieses Musikstück ist Creative Commons von Matthias Westlund. Für nicht kommerzielle Verbreitung Remixes erlaubt unter gleicher Lizenz. Vielen Dank hierfür.